Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so verlangt mein Herz nach dir. Du allein herstellst all mein Sehnen, Lob und Dank sei dir dafür. Du allein bist des Lebens Sinn und dir allein gebe ich mich hin. Du allein herstellst all mein Sehnen, Lob und Preis sei dir dafür. Du, Herr, bist mehr als Gold und Silber, denn nur du erfüllst das Herz. Du allein schenkst die wahre Freude, ziehst mein Trachten himmelwärts. Du allein bist des Lebens Sinn und dir allein gebe ich mich hin. Du allein herrschtest all mein Sehnen, Lob und Preis sei dir dafür. Du, Herr Jesus, bist Freund und Bruder, auch wenn du der König bist. Dich allein lieb ich mehr als alles, was im Leben wertvoll ist. Du allein bist des Lebens Sinn und dir allein gebe ich mich hin. Du allein herrschtest all mein Sehnen, Lob und Preis sei dir.